14. Und jetzt das Wetter. Heute war es im Süden den ganzen Tag sonnig und sehr heiß. Im Norden war es bewölkt. Im Osten hat es fast den ganzen Tag geregnet. Morgen scheint aber in ganz Deutschland wieder die Sonne.